Deutschlandfunk, Kultur am Sonntagmorgen. Dass wir immer älter werden, beschäftigt vor allem die Sozialpolitik. Generationengerechtigkeit, Finanzierbarkeit der Renten- und Pflegeversicherung sind nur einige Stichwörter. Weniger wird danach gefragt, was das Alter in körperlicher und geistiger Hinsicht bedeutet. Ist es nur eine Last oder auch eine Zeit der Reife? Und welchen existenziellen Herausforderungen muss sich der alte Mensch stellen? In der dritten Folge unserer siebenteiligen Gesprächsreihe über das Alter kommt heute Hannelore Schlaffer zu Wort. Frau Professor Schlaffer lehrt neue deutsche Literatur an der Universität Freiburg. Sie veröffentlichte im Suhrkamp Verlag die Studie »Das Alter – Ein Traum von Jugend«. Die Fragen stellt Jochen Rack. Frau Schlaffer, Sie haben ein Buch über das Alter geschrieben, das den Untertitel trägt »Ein Traum von Jugend«. Damit ist ja schon gesagt, dass Sie über die Bedeutung des Alters für den Menschen nur reden wollen, wenn Sie gleichzeitig auch das Thema der Jugend betrachten, der Jugendkult, der in unserer Gesellschaft besonders vorherrschend ist. Tun sich denn die Menschen heutzutage schwerer, ihr natürliches Alter zu akzeptieren als früher? Nee, ich glaube nicht. Also, denn sonst wäre der Titel von dem Buch ja nicht gerechtfertigt gewesen. Ein Traum von Jugend ist das Alter immer. Also soweit man irgendwelche Dokumente hat über das Alter, irgendwelche Zitate hat, dann ist es so, dass immer sich das ausdrückt, dass der Alte nicht alt sein will, sondern dass er irgendwie jung sein will. Also ich glaube, es ist nicht eine Besonderheit in unserer Zeit, sondern ich denke nur, in unserer Zeit ist dieses Nicht-Alt-Sein-Wollen, wird es deutlicher ausgesprochen, und da wir eine Massengesellschaft sind, ist es kollektiv, es wird in den Konsum mit hineingezogen und dadurch ist es uns präsenter. Früher hat diese Jugendlichkeit nur der ein oder andere Schriftsteller ausgedrückt, die anderen sind ja nicht zur Sprache gekommen. Und so meinen wir zum Beispiel, unsere Großmütter oder unsere Ururgroßmütter waren froh, dass sie alt waren und saßen hinterm Ofen mit ihrer Katze auf dem Schoß und haben das Alter akzeptiert. Aber ich glaube, also soweit es Texte gibt, ist immer ein Sträuben des Alters gegen das Altsein und eine Behauptung, ich bin doch eigentlich jung. Also Altsein ist historisch immer die Suche nach einem Argument, dass man irgendwo die Jugend überbietet. Aber ist es denn nicht so, dass in unserer Kultur, im Vergleich eben zu anderen Kulturen, auf denen Sie jetzt angespielt haben, das Alter eine geringere Wertschätzung erfährt als früher, wo etwa dem Alter bestimmte Weisheit zugeordnet wurde, ein bestimmtes traditionelles Wissen, das in Gesellschaften, die sich eben nicht so stark modernisiert haben, nicht so schnell bewegt und entwickelt haben, wie unsere wichtiger war und auch bei den Alten stärker angesiedelt war als heute, ich sage mal, am Beispiel eines Informatikers, dessen Wissen in sehr frühem Alter schon überholt ist etwa. In früheren Kulturen und in allen traditionellen Kulturen ist es eigentlich so, dass die Jugendlichkeit, die der Alte noch beansprucht, die Jugendlichkeit des Geistes ist. Und heute spielt das keine Rolle mehr, weil man weiß, geistig kommen die Jungen ja fast schneller zurecht und besser zurecht als die Alten. Die können besser auf dem Computer und so weiter. Beanspruchen die Alten nicht mehr diese geistige Auszeichnung. Deshalb gehen auch diese Begriffe von Würde und Erfahrung verloren und stattdessen beanspruchen sie körperlich mit den Jungen gleichberechtigt zu sein, wobei sie da natürlich schlecht fahren. Unsere Gesellschaft kommt sich relativ jung vor und die Alten kommen sich relativ jung vor, weil sie noch den Maßstab haben, sagen wir mal von der Jahrhundertwende, wo eben eine 40-jährige Frau uralt war. Und eine 40-Jährige ist heute im besten Alter. Also Balzac könnte nicht mehr sein Buch Une femme de 30 ans schreiben, wo die mit 30 Jahren im besten Alter ist, sondern heute ist sie vielleicht mit 45 im besten Alter. Also wir haben diese ungeheure rapide Verschiebung des Alters nach hinten miterlebt. Und deshalb kommen wir uns alle so jung vor. Aber tatsächlich ist es so, dass das Leitbild von Jugendlichkeit, also das körperliche Training und die körperliche Energie, die meinetwegen noch bis 50 erhalten bleibt, ja eine schlechtere Konkurrenz eröffnet für die Alten. Denn irgendwann, der Geist versagt tatsächlich nicht so leicht gegenüber der Jugend. Aber der Körper, der heutzutage an die Stelle des Geistes getreten ist, der muss ja irgendwann auf jeden Fall kapitulieren. Und deshalb denke ich, der Traum von Jugend wird heute auch geträumt, aber er ist zum Scheitern verurteilt. Während er früher nicht so sehr zum Scheitern verurteilt war, der Geist war immer irgendwie etwas erfahrener, weiterentwickelt als irgend so ein junger Mensch. Sie haben jetzt ein wichtiges Thema angesprochen, nämlich, dass man eigentlich nur sinnvoll über das Alter reden kann, wenn man das Alter verortet im Verhältnis der Generationen zueinander. Sie haben darauf hingewiesen, dass eben wir heute Alter wesentlich später einsetzen lassen als noch in früheren Generationen. Man kann dies immer, glaube ich, ganz deutlich sehen, wenn man diese alten Abiturbilder sich anschaut. Da sehen diese jungen Männer, die vielleicht 18 oder 19 Jahre alt waren, schon eigentlich aus wie gestandene alte Männer. Dagegen Abiturfotos aus unseren Zeiten, da wirken diese jungen Leute tatsächlich auch jung. Es hat also mit einer Art auch kulturellen Veränderung zu tun, mit der Kulturrevolution, wie ich vermuten würde, auch der 68er. Etwa wenn wir uns so eine Gestalt mal anschauen wie Mick Jagger, der mittlerweile jetzt ins Alter von 60 Jahren vorgerückt ist, auf der Bühne aber immer noch den jugendlichen Heißsporn mimt. Die historischen Umstände sind in diesem Falle natürlich und in unserem Falle überhaupt eine Frage der medizinischen Entwicklung. Also es ist nicht nur ein Diskurs, der sich verändert hat und nicht nur eine kulturelle Erscheinung, sondern es ist zunächst einmal eine ganz konkrete, handfeste medizinische Errungenschaft, die dazu führt, dass wir uns so jung fühlen können. Und ich nehme an, Mick Jagger, wenn er sich da so jugendlich gibt, wenn er keine Arthrose hat mit seinen 60 Jahren und noch hüpfen kann und springen kann, ist er gut ernährt und hat also ungefähr das Alter eines 35-Jährigen im 16. Jahrhundert. Das ist, finde ich, ein rein medizinischer Erfolg, der natürlich dann neue kulturelle Bestimmungen braucht. Aber merkwürdigerweise ist es doch so, dass diese fröhlichen Alten trotzdem ein bisschen lächerlich wirken, nicht? Auch Mick Jagger wirkt ein bisschen lächerlich. Das heißt also, unser Bewusstsein ist eigentlich mit der medizinischen Entwicklung nicht mitgekommen. Also wir sind jünger sozusagen, als wir in unserem Bewusstsein es haben, dass wir sein dürften, wenn wir 60 sind. Mir ist jetzt in unserer Unterhaltung eine Schlagerzeile eingefallen, eine berühmte von Udo Jürgens: mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, singt er. Und diese sozusagen eher positive Erwartung an das frühe Alter, an eine Art zweiter Jugend, die sich da nochmal aufzutun scheint, weil die Leute jetzt eben von der Arbeit befreit sind, steht aber im Widerspruch zu einer Behauptung, die Simone de Beauvoir zumindest vor 30 Jahren noch angesichts dieser Thematik gemacht hat, als sie nämlich sagte, dass ein Mensch während der letzten 15 bis 20 Jahre seines Lebens nur noch als Ausschuss wahrgenommen wird, offenbart das Scheitern unserer Zivilisation. Also da war sozusagen die Pensionierung, dieses Ausscheiden aus dem Arbeitsprozess ganz negativ besetzt. Wenn Sie zwischen den beiden Positionen vermitteln oder entscheiden sollten, ist Simone de Beauvoir mittlerweile überholt oder ist es sozusagen dieses Janusgesicht des Pensionisten? Nee, ich glaube, das gilt schon noch. Also, und was Sie sagen mit Janusgesicht ist wohl richtig. Und ich glaube, der Spruch von Udo Jürgens möchte also die Problematik dieser Situation aufheben. Also auf der einen Seite sagen ja auch alle, die aus dem Arbeitsprozess ausgeschieden sind, wie angenehm das ist. Das ist ja auch ganz unzweifelhaft. Das ist also eine gesicherte Existenz, die durch Renten gesichert ist und eine völlig freie Existenz ohne Arbeit. Wen sollte denn das nicht freuen? Auf der anderen Seite weiß man natürlich, dass man nicht mehr dazugehört, dass man nicht mehr an den neuesten technischen Entwicklungen teilnimmt, dass man von denen nicht mehr erfährt, bestenfalls durch die Zeitung. Und dann ist es ja auch so, dass in unserer Gesellschaft Leute, die nur sich vergnügen, nichts gelten. Das ist ja anders als in früheren Zeiten. Da gab es eine Oberschicht, den Rentier zum Beispiel in der französischen Kultur. Der war eine angesehene Person, weil er viel Geld hatte und nicht arbeiten musste. Heute ist einer, der nicht arbeitet, eine schlecht angesehene Person. Mhm. Und insofern sind alle Rentner eigentlich dann auch wieder missachtet und fühlen sich selber verachtet. Es wäre also die Abwertung des Alters in einer Gesellschaft, die sich sehr stark eben als Arbeitsgesellschaft definiert. Das war ja nicht immer so. Sie haben jetzt darauf hingewiesen, auf den Rentier. Man könnte ja diese Tradition zurückverfolgen bis zum Feudalismus, bis zum Aristokraten, der ja sich nie durch Arbeit definiert hat, sondern eben durch die Ausstellung von Luxus, durch den Müßiggang. Dieses ist verschwunden in einer demokratischen Arbeitsgesellschaft und es ist auch in dieser Lebenskultur des Kapitalismus und der Arbeitsgesellschaft etwas verloren gegangen, was es früher in traditionellen Gesellschaften auch noch gab als Ergänzung. Wenn wir etwa den Spruch Ora et Labora uns vor Augen halten, es war sowohl die Arbeit, aber auch das Beten. Auch diese religiöse Dimension ist sozusagen weggebrochen, und wenn heute jemand nicht mehr arbeitet, wird er eben als Ausschuss wahrgenommen, wie Simone de Beauvoir das sagt. Ja, ja, also ich meine, noch im 20. Jahrhundert gibt es ja, also vor dem Zweiten Weltkrieg, gibt es ja eigentlich noch diese reichen Bankierssöhne, die sich als Privatgelehrte, zum Beispiel wie Abbé Warburg, nur der Wissenschaft widmen. Das wäre heute nicht mehr möglich. Also einer, der sehr viel erbt, ja Gott, wir haben es ein bisschen bei Remzmar, aber der muss dann so viel politische und soziale Gesten machen, damit das legitimiert ist. Er muss Archive einrichten, er muss eine ganze Kulturinstitution selber darstellen. Also er muss immer zu zeigen, ich arbeite dennoch. Also es gehört zum demokratischen Bewusstsein, dass es für diese demokratische Gesellschaft auch etwas leistet. Und deshalb ist also dieses Ausscheiden aus diesem Prozess für die alten Leute immer problematisch. Fast könnte man sagen, sind sie dann noch Demokraten? Leben sie nicht eigentlich wie Aristokraten? Das tun sie ja tatsächlich. Also sie leben ja sorgenlos, sie müssen nicht ans Geld denken. Sie können reisen, wie es der Aristokrat früher tat. Sie können gut essen, wie es der Aristokrat tat. Sie können auf Stadtfeste gehen, wie es der Aristokrat tat. Also sie sind eigentlich eine kleine bürgerliche Aristokratie. Vielleicht können wir das jetzt auch mal ein bisschen persönlich noch machen, denn Sie haben die 60 überschritten, ja, wie Sie mir erzählt haben. Gab es denn für Sie sowas wie, ich sage mal, einen Altersschock? Naja, es ist schon ein bisschen problematisch, weil ich denke, man ist wie ein Tier von innen her. Und die Tiere würden sich im Leben nie alt fühlen. Also sie können sich krank fühlen, aber sie können sich nicht alt fühlen. Wenn wir ein Fell im Gesicht hätten, dann wird auch keiner wissen, sie würden auch nicht wissen, wie alt ich bin, wenn ich es ihnen nicht sagen tät. Man sieht es sehr spät erst bei so einem Tier, und dann hat er schon so viel Arthrose, dass er sich kaum mehr bewegen kann. Und dann zieht er sich ja auch in sein Sterbenslöchlein zurück. Aber sonst hat er nicht das Problem, sich alt zu fühlen, weil die anderen es nicht sehen. Und ich denke, es gibt nur das Gefühl, nicht mehr können, aber nicht das Gefühl, alt zu sein. Ich glaube wirklich, dass es ein gesellschaftlich vermitteltes Gefühl ist, dass man als Frau sehr schnell vermittelt kriegt, als Mann zum Beispiel nicht. Ich denke, ein 60-jähriger Mann, der fühlt noch weniger wie eine Frau, dass er 60 ist. Und dann kommt ja noch dazu, der Kopf ist immer beweglicher als der Körper. Also wenn Sie Ihren Körper nicht fühlen, ich fand in diesem Moses-Projekt, das die Frankfurter Allgemeine veranstaltet hat, da gab es einen Text von Esterhazy, der 50 damals war, als er den Text schrieb, und beschrieben hat, weil er ein leidenschaftlicher Fußballspieler ist, wie seine Knochen nicht mehr mitmachen, also wie sozusagen sein Kopf anders will als seine Knochen. Diese Erfahrung, könnte ich sagen, die kann ich Ihnen auch präsentieren, wenn es nach meinem Alter fragen, denn da ich also viel Tennisspiele, stelle ich auch fest, die Knochen wollen nicht mehr so lang aushalten. Sie haben jetzt einen wichtigen Punkt angesprochen. Wir haben jetzt bisher gesprochen vom Altern relativ allgemein, sozusagen unabhängig vom Geschlecht. Sie haben jetzt die wichtige Differenzierung gemacht, dass der alternde Mann und die alternde Frau gewissermaßen doch auf zwei verschiedenen Schienensträngen laufen. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass der Mann in der alternden Frau das Schreckbild des eigenen Alters abweist. Es würde also heißen, dass der Mann gewissermaßen eben sein eigenes Alter verdrängt, auch etwa wenn er sich mit jüngeren Frauen umgibt. Ist denn diese, ich sage mal, unterschiedliche Wahrnehmung des Alters bezogen auf die Geschlechter ein quasi unabwendliches biologisches Schicksal? Oder inwieweit spielen hier die kulturellen auch Vorstellungen mit herein, was ein Mann, was eine Frau in einer Gesellschaft darstellt? Doch, ich denke, es ist natürlich eine reine kulturelle Konnotation. Also es ist nicht biologisch bedingt. Im Übrigen ist es so, dass Frauen sich natürlich leichter alt fühlen als Männer. Ich denke fast, es ist also eine Standardrede oder ein Standardbewusstsein von Männern, dass sie nicht akzeptieren, dass sie alt sind. Also das, was Sie auch gesagt haben mit der jungen Frau, sie schaffen sich gerne junge Frau an und je bedeutender sie sind, also man denke an Picasso und Casals, desto jünger ist die Frau, die sie sich leisten können. Also können sie sagen, das ist so ähnlich wie Cicero, mein Geist ist so jung. Was tut dieser alte Körper? Der spielt doch keine Rolle. Mein Geist ist so groß, so jung, so erhaben, so faszinierend, so erotisch, dass ich immer noch eine 20-Jährige kriegen kann. Und sie kriegen es ja dann auch. Also es ist ja tatsächlich so. Also die Frauen machen ja, historisch sind sie so programmiert, dass sie das ja auch akzeptieren. Dass sie also sagen, der Mann ist Geist und der Geist altert nicht. Und also kann ich auch, wenn ich 20 bin, mit einem 80-Jährigen umgehen. Und bei den Frauen ist es eben umgekehrt. Die Frau ist Körper, das ist sie ja immer. Sie wird immer als Körper wahrgenommen. Das Erste, auch was sie, wie sie selber denkt, sie denkt sich zunächst mal als Körper. Ist sie schön, ist sie nicht schön, attraktiv, nicht attraktiv. Und dieser Körper altert eben, leider Gottes, durch dieses nackte Gesicht, das wir haben. Was ich vorhin sagte, da eben auch die Frauen kein Fell im Gesicht haben, sieht man das Altern sehr früh und alle Tugenden, die einer Frau zugeschrieben werden, Lieblichkeit, zarte Haut, Freundlichkeit, das sind alles Eigenschaften, die man als junge Frau hat und die man mit dem Alter verliert. Erfahrung, Hartnäckigkeit, Kampfbereitschaft, Durchsetzungsvermögen, wenn Sie das einer Frau zuschreiben, dann sagt jeder, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die will ich nicht sehen. Also mit Geistigem, den Gewinn an Geistigem, den eine Frau sich aneignen könnte im Leben, der ist bislang, also das mag sich jetzt, wo die Frauen ins Berufsleben eintreten, ändern. Also da wird vielleicht der Altersdiskurs für Frauen auch anders werden. Aber bislang ist eine Frau, die ein Durchsetzungsvermögen hat, die viel Erfahrung hat, die intellektuelle Kompetenzen hat, eigentlich eher ein Schreckbild. Und insofern wird sie also positiv beurteilt, nur von ihrem Körper her. Und dieser Körper verfällt eben sichtbar, zumal das tatsächlich bei Frauen irgendwie, die ja zarter gestaltet sind von der Haut her und so, und man diesen Alterungsprozess auch vielleicht eher sieht, ich weiß es nicht. Sie schreiben in Ihrem Buch auch, es gibt keine weiblichen Vorbilder für das Alter. Also jetzt sozusagen nochmal von der anderen Seite betrachtet, was wären dann eben, wenn wir sagen, okay, lassen wir mal die Biologie beiseite und sehen uns jetzt mögliche Leitbilder an. Was wären für die Frau Vorbilder im Alter? Für den Mann gibt es diese Vorbilder. Ja, es gibt den weisen alten Mann, den Philosophen, da gibt es einige Klischees, sozusagen auch den alten Staatsmann, wo in der kulturellen Erinnerung diese Vorbilder da sind. Für die Frau, sagen Sie, gibt es das nicht. Ja, eben. Diese Männerbilder, die dann auch erstens mal schon vorhanden sind und zweitens ja auch noch eine erotische Kompetenz haben. Die sind ja auch alle attraktiv, nicht? Und Frauen gibt es erstens kaum. Also heute zählen dann ein paar Frauen so einige an den Fingern auf, also Hildegard Hamm-Brücher oder Marion Gräfin Dönhoff oder sowas. Da gibt es so ein paar alte. Das sind aber wenige erstens mal und zweitens haben sie keine erotische Kompetenz. Sie würden jetzt mit ihren 14 Jahren nicht danach streben, Hildegard Hamm-Brücher zur Freundin zu haben, zu wollen. Also da fehlt nun wirklich ein Bild und alle schönen Frauenbilder, die sie haben, von der Kunst angefangen bis zu den Posters, sind eigentlich junge Frauen. Also wie man als Frau anständig alt wird, wie sieht es denn mit alternden Schauspielerinnen oder älteren Schauspielerinnen aus, die in ihrer Jugend, ich sag mal, eben dieses Charisma des Stars hatten und weiterhin eben aber auch auf der Leinwand zu sehen waren? Würden Sie sehen, dass da etwa die Vorstellung... Die sind doch dann im Alter keine Vorbilder mehr. Mhm. Also ist Brigitte Bardot ein Vorbild? Noch nicht mal Elizabeth Taylor, Sophia Loren, vielleicht so ein bisschen, aber die war schon immer so Grande Dame. Also in der Grande Dame, da steckt ja ein bisschen was, also so ein allgemeiner Typus. Eben, es fehlt auch so zum Beispiel der Typus. Es gibt ja den Typus, der alte Philosoph, der alte Staatsmann und so weiter. Nicht nur die einzelne Person, die das verwirklicht. Also in der Grande Dame gab es noch ein bisschen den Typus. Das ist aber ein großbourgeoises oder ein aristokratisches Bild, das heute ja aus demokratischen Gründen eigentlich nicht mehr gilt. und das wohl gebunden war an eine Herrschaftssituation, in der eben die alte Fürstin oder die alte reiche Dame ein gesellschaftliches Leitbild oder eine gesellschaftliche Autorität hatte. Also es war die Autorität dieser Figur. Aber noch nicht mal das gibt es ja heute dann. Also ich will noch zwei Namen in die Debatte werfen, Hannah Arendt und Simone de Beauvoir. Zwei Frauen, die auch im Alter noch eine große Ausstrahlung hatten, insofern sie beide philosophisch tätig waren. Jetzt stellt sich für mich die Frage, haben diese beiden Frauen etwa nur sozusagen das männliche Altersideal okkupiert? Haben sie dieses nur aus ihrer weiblichen Sicht übernommen oder gab es da was Spezifisches, was dann diese, ich sage mal, Philosophinnen, diese alten Philosophinnen von dem alten Philosophen unterschieden hat? Ich denke, Hannah Arendt war kein Leitbild für die jungen Frauen, die nun so altern wollten. Ich glaube, Hannah Arendt ist einfach von ihren Büchern her als Philosophin eine bedeutende Frau. Die hat nicht als alte Frau irgendwie eine Leitbildfunktion gehabt. Bei Simone de Beauvoir ist es anders. Ja, also die, würde ich sagen, war schon ein Vorbild und auch ein Vorbild als alte Frau, die sozusagen die Summe eines ganzen Lebens hatte und in der sich also viel Erfahrung gesammelt hat, aber doch die Erfahrung einer sich emanzipierenden Frau. Also das Ideal, das sie darstellte, war immer die gleichberechtigte Frau an der Seite eines bedeutenden Mannes. Also die seltene Form eines intellektuellen Paares, das gibt es ja sehr selten in unserer Kultur, dass Sartre und Simone de Beauvoir gleichberechtigt auftreten konnten und dass sie also gleichberechtigt gemeinsam alt geworden sind. Und so hat sich also für Simone de Beauvoir ebenso das Leben addiert, wie es sich für Sartre als den Mann normalerweise addiert hat. Also sie hat sozusagen männliche Eigenschaften gewissermaßen an der Seite Sartres absorbiert für sich und für Frauen vorstellbar gemacht. Also da würde ich sagen, das ist tatsächlich ein Leitbild gewesen, ja. Aber ein Leitbild, das sozusagen immer noch aus der Spiegelung des männlichen Leitbilds entstanden war. Ich wüsste nicht, wie ein Leitbild für eine Frau aussehen täte im Alter, das nicht ein Spiegel der männlichen Existenz ist. Was könnte das sein? Mutter Teresa. Ja. Also die große, mildtätige Frau, aber das ist aber keine für unsere Kultur, für die Breite der Weiblichkeit vorstellbares Vorbild. Wir müssen die Frage zwangsläufig offen halten. Vielleicht war es ja einer der Hörer ein Leitbild für Frauen im Alter. Ich will aber nochmal auf dieses Altersbild des Mannes vor allem eingehen, wie es uns aus der Kulturgeschichte überliefert ist oder auch aus der Geschichte der Philosophie, auf die wir eben nun schon zu sprechen kamen. Es gibt ja bei Platon, wenn wir ihn, ich sage mal, als Urvater der abendländischen Philosophie setzen, eine vergeistigte Vorstellung des Alters, die mit der platonischen Philosophie zusammenhängt, insofern als Platon als Idealist den Körper ohnehin in die zweite Reihe gestellt hat und von daher der geistigen Aufwertung des Mannes im Alter zugeneigt war. Er meint, ab 50 Jahren sei die Seele im Wesentlichen, jedenfalls soweit sie sich philosophisch orientiert hat, bis dahin vom Körper frei und könnte von daher sozusagen einen natürlichen Zugang zur Wahrheit erlangen. Ist denn diese vergeistigte Vorstellung des Alters eine, die wir aus dieser ganzen Tradition bis heute durchgezogen haben? Oder würden Sie sehen, es gab an dieser Vorstellung auch mal wesentliche Kritikpunkte? Es gibt auch in der Antike schon Kritik an diesem Bild des vergeistigten Menschen. Ich glaube, Solon ist es, nicht? Der sich gegen diese Vorstellung wendet, dass die alten Leute im Staat alles besser machen. Also es ist übrigens, also es ist immer die Rede vom Staat. Ich habe ja jetzt schon gesagt, der Cicero behauptet, er führe das Staatsschiff besser und Platon redet ja da über das Alter auch in der Politeia, also über den Staat vom Alter. Und auch Solon in Hexametern dichtet er, das beschäftigt sich mit der Regierung des Staates, also mit den Geronten und mit der Gerusia und sagt dann, also eigentlich sind es doch alles lauter Dattergreise, die kriegen doch nichts rechts mehr hin. und die Rede vom vergeistigten Menschen, die ist ein völliger Unsinn. Sie sind alle schwach und krank. Und natürlich gibt es in der Karikatur den zittrigen, klapprigen Alten, den gibt es immer. Also die Karikatur und die Komödie hat das immer. Aber Solon meint es also vollkommen ernst. Das ist aber ein sehr singuläres Beispiel. Dann gibt es aber eine große Wende und die ist halt dann doch wieder durch die Medizin, bestimmt im 18. Jahrhundert, wo man den alten Körper entdeckt. Also wo sich die Medizin so weit entwickelt, dass der Körper ein eigenes Thema wird, wo er nicht mehr nur von den Körpersäften her, die gleichzeitig Stimmungen sind, verstanden wird, sondern wo man den Körper als Funktionszusammenhang beobachtet. Und da bedenkt man dann zum ersten Mal auch, wie der Körper alt wird und wie es gleichgültig ist, was der Geist macht. Der Körper entgleitet dem Geist. Und da wächst der Körper sozusagen als ein Widersacher des Geistes empor. Und das passiert im 18. Jahrhundert, so Hufeland und Van Swieten, die dann anfangen zum ersten Mal über das Alter zu schreiben. Während die anderen Schriften ja, außer bei Cicero, De Senectute, so unter anderem mal das Alter abgehandelt haben. Übrigens, wenn man so ganz realistisch und unideologisch redet, es ist nie schön, alt zu sein wahrscheinlich, nicht? Abwärts gehen ist überhaupt nie schön, sofern man das überhaupt merkt. Und diesen Prozess wahrzunehmen, der ist wohl nicht schön. Also wenn unsere Wirtschaft eine Nullrunde macht, ist sie schon todunglücklich. Wenn es abwärts ginge, wüsste sie vor Verzweiflung gar nicht, was sie tun soll. Das gilt natürlich für das einzelne Subjekt auch. Wir haben uns gewissermaßen in der Moderne auf eine lineare Zeitvorstellung, auf eine Fortschrittstheologie geeinigt. Es muss immer nach vorne gehen. Wir können die Vorstellung, die traditionelle oder religiöse Gesellschaft noch haben, nämlich dass es etwas gibt wie einen Kreis, in dem auch das eigene Leben dann mit Anfang und Ende eingefügt ist, können wir in dieser Hinsicht nicht mehr denken. Das heißt also, die Frage, die sich heute stellt, ist die, wenn wir in einer nachreligiösen Kultur uns aufhalten, wo dann eben der Tod auch nicht mehr in diesen metaphysischen Sicherheiten eingepasst ist, wie das noch eben bis, naja, ins, sage ich mal, 18. Jahrhundert mindestens der Fall war, wird das Alter insofern noch zu einem verschärften Problem, weil es diesen auch Trost, Trost gegenüber dem bevorstehenden Tod, Trost, dass dies alles vielleicht eine natürliche Ordnung hat, die von Gott in irgendeiner Weise gewährleistet wird, nicht mehr existiert. Ja, ja, also es gibt den metaphysischen Horizont nicht mehr, in den man dieses Leben einbettet und in dem es ja eigentlich weitergeht. Und insofern ist es das endgültige Ende und das heißt, das Abwärtsgehen ist wirklich ein Abwärtsgehen. Es kann nie mehr ein Aufwärtsgehen sein. Das hätte man ja theologisch formulieren können, nicht? Man hätte theologisch sagen können, also so wie sie es bei Platon sagen und wie es der Neuplatonismus dann ganz entschieden formuliert. Körper ist nur eine Durchgangsstufe, die ist eigentlich das Grab der Seele und je älter er wird, desto mehr befreit sich die Seele, bis sie endlich im Tod aufsteigt und wieder in ihre Heimat zurückkehrt. Da ist das Altsein eigentlich, dürfte es eigentlich kein Problem sein, zumindest intellektuell nicht. Also instinktiv und animalisch wird es wahrscheinlich auch ein Problem gewesen sein, aber vom Diskurs her ist es kein Problem. Sie haben vorher auch Cicero erwähnt. Bei Cicero gibt es auch diesen Hinweis, dass der Tod naturgemäß sei, also insofern das Altern auch naturgemäß sei. Es gibt also sowas wie eine vorgängige Ordnung, in die man sich dann auch einfügen kann. Der Protest, der sich dann in der Moderne eben erhebt gegen das Altern und gegen den Tod, kommt eben daher, dass diese neue Freiheitsdimension gesetzt ist mit einem Menschen, der sich nicht mehr eben in diesen religiösen Bindungen dann aufhält. Für den könnte der Tod dann sozusagen oder das Altern auch eben tragischer empfunden sein. Ja, für den gibt es eigentlich nur eine Tragik oder eine Resignation, nicht? Also das ist ja der Titel zum Beispiel von dem Buch von Jean Améry, der vielleicht der Hauptvertreter für diese und der Hauptsprecher sozusagen für diese nihilistische Richtung wäre, der seinem Buch den Titel gibt Revolte und Resignation. Das heißt also die Revolte gegen diese Natur und die Resignation, dass nichts dagegen zu machen ist. Also eine andere Haltung gibt es nicht. Wobei das ja insofern merkwürdig ist, als dann Jean Améry freiwillig den Tod gewählt hat, nicht? Das Alter, Reife oder Last? In der dritten Folge unserer siebenteiligen Reihe sprach Jochen Rack mit der Literaturwissenschaftlerin Hannelore Schlaffer. Sie veröffentlichte im Suhrkamp Verlag die Studie »Das Alter – Ein Traum von Jugend«, Redaktion der Sendung Thomas Zenke. Am nächsten Sonntag um 9.30 Uhr kommt der Sozialgerontologe Leopold Rosenmeier zu Wort. Und noch der Hinweis auf das Interview der Woche heute um 11.05 Uhr mit Kurt Beck, SPD, Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Die Fragen stellt Gude Japs. Heute um 11.05 Uhr das Interview der Woche. Deutschlandfunk. Zehn Uhr, die Nachrichten. Wenige Tage vor der geplanten Machtübergabe im Irak ist die Hauptstadt Bagdad erneut von mehreren Explosionen erschüttert worden. Korrespondenten berichten von Detonationen in der Nähe des Hauptquartiers der US-geführten Truppen. Gestern waren bei Bombenanschlägen im südirakischen Hilla mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen.